CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 1. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Neuzeit. CD Wissen ist auch im Abo erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Ramses II., 1304 bis 1213 vor Christus. Ägypten, 1279 vor Christus. Ein gigantischer Trauerzug zieht in das Tal der Könige ein. Pharao Sethos I. wird von seinem Sohn Ramses, seinen Frauen und Kindern, einer Vielzahl hoher Priester und seinem Gefolge zu Grabe getragen. Ausgestattet mit Gold und Edelsteinen, Waffen, Speisen und Getränken, Kleidern und rund 700 toten Figuren aus Stein, die ihm im Jenseits dienen sollen, wird er in seinem prachtvollen Grab beigesetzt. Von nun an herrscht Ramses II. Über die Hochkultur am Nil. 25 Jahre alt ist der junge Pharao, als er das Zepter übernimmt. Sein Vater hat ihm ein mächtiges Reich hinterlassen. Als Sprössling einer Soldatenfamilie ist Ramses in der Waffen- und Kriegsführung bestens bewandert. Schon als kleiner Junge muss er sich einer strengen militärischen Ausbildung unterziehen. Bereits mit 12 Jahren begleitet er seinen Vater auf einen Feldzug gegen Libyen und wird zum Hauptmann der Infanterie ernannt. Kurze Zeit darauf setzt Pharao Sethos seinen Sohn als offiziellen Mitregenten ein. Auf diese Weise sammelt Ramses wichtige Erfahrungen, die ihm vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten seiner Regentschaft von großem Nutzen sind. Wie schon unter der Herrschaft seines Vaters erheben sich auch unter Ramses immer wieder syrische Vasallenstaaten gegen die ägyptische Vorherrschaft und müssen militärisch in ihre Schranken gewiesen werden. Für den jungen Pharao ist dies zunächst keine große Herausforderung. Erfolgreich schlägt er mehrere Schlachten und zwingt die einzelnen Staaten, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Doch allmählich baut sich ein immer stärker werdender Druck von außen auf. Die Hethiter versuchen von Vorderasien aus, ihr Reich auszudehnen und die syrischen Gebiete zu erobern. Ramses muss handeln, wenn er diesen Teil seines Herrschaftsgebietes nicht verlieren will. Mit 20.000 Mann zieht er deshalb 1274 vor Christus in den Krieg. Die Festung Kadesh, südöstlich von Damaskus, die sich inzwischen in den Händen der Hethiter befindet, soll zurückerobert werden. Strategisch exzellent positioniert Ramses sein Heer auf den Höhenzügen rund um die Festung. Doch von einem Angriff sieht er zunächst ab. Längst hat der ägyptische Pharao nämlich erfahren, dass der Hethiterkönig über ein mächtiges Heer verfügt, das von Streitkräften aus den kleinen Vasallenstaaten tatkräftig unterstützt wird. Berichte von 2 Beduinen lassen bei Ramses neue Hoffnung aufkeimen. Sie versichern, dass sie als ehemalige Mitstreiter der Hethiter über bedeutende Insiderinformationen verfügen. Anders als bisher von Ramses angenommen, sei das hethitische Heer noch meilenweit von Kadesh entfernt und die Festung derzeit ohne nennenswerten Schutz. Der Auftritt der Beduinen ist eine Finte. Die Hethiter befinden sich in Wirklichkeit in unmittelbarer Nähe des ägyptischen Heers. Völlig überrascht werden die Ägypter angegriffen und können sich gegen die hethitische Übermacht kaum wehren. Warum aus der Schlacht um Kadesh trotzdem kein eindeutiger Sieger hervorgeht, ist bis heute ungeklärt. Sicher ist nur, dass sich beide Heere in den kommenden Jahren häufig auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Erst 1259 vor Christus kommt es zu einem Friedensschluss zwischen den beiden Völkern. erstmals in der Weltgeschichte wird ein schriftlich fixierter Friedensvertrag geschlossen. Um das Bündnis zusätzlich zu stärken, heiratet Ramses II. Eine hethitische Königstochter. Auf mehreren Stelen, im Tempel von Karnak und auf einem Gedenkstein am Eingang des großen Tempels von Abu Simbel, wird die politische Bedeutung dieser Eheschließung verewigt. Doch die hethitische Prinzessin ist nicht die erste Gemahlin von Ramses II. Bereits als Mitregent seines Vaters wird Ramses zweimal verheiratet. Seine Eltern suchen die Schwiegertöchter aus. Als sogenannte große königliche Gemahlinnen, den Hauptfrauen des künftigen Pharao, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Nur ihre Kinder sind legitime Nachkommen des Pharao und haben Anspruch auf den Thron. Von ihnen ist also der Fortbestand der Dynastie abhängig. Seine erste Gemahlin, Nefertari, schenkt Ramses 7 Söhne, von denen jedoch keiner den Vater überlebt. Wie viele Inschriften belegen, wird Nefertari von ihrem Gatten wegen ihrer Schönheit besonders verehrt. Als sie in seinem 25. Regierungsjahr stirbt, lässt er ihr im Tal der Königinnen eine prächtige Grabstätte errichten, die bis heute als eine der schönsten und besterhaltenen Gräber von ganz Ägypten gilt. Auch der kleine Tempel in Abu Simbel ist ihr geweiht. Über die zweite große königliche Gemahlin ist nur wenig bekannt. Als sicher gilt lediglich, dass nach Ramses Tod ihr Sohn Meremptah den ägyptischen Thron besteigt. Neben seinen Hauptfrauen unterhält Ramses auch einen Harem mit einer Vielzahl von Nebenfrauen. Diese Frauen dienen der Belustigung des Pharao. Viele von ihnen kommen als Geschenk anderer Herrscher an den ägyptischen Hof. Im Laufe der Jahre heiratet Ramses auch zwei seiner Töchter und erhebt sie in den Stand der großen königlichen Gemahlinnen. Dies ist die größte Ehre, die er ihnen zuteil werden lassen kann. Durch die Heirat mit dem eigenen Vater gehören sie zum Kreis der bedeutendsten Frauen des Landes. Sie tragen den Titel Königstochter, Königsgemahlin, Herrin der beiden Länder und Herrscherin über Ober- und Unterägypten. Die Anzahl der Kinder, die Ramses zeugt, ist nicht exakt überliefert. Kinderlisten, die zu jener Zeit üblich und bis heute erhalten sind, zeigen aber, dass er weit über 100 Nachkommen gehabt haben muss. Von der Bevölkerung wird der Pharao als Gott verehrt. Den Wünschen ihres Herrschers Folge zu leisten und in seinem Dienste zu stehen, ist das größte Bestreben der Ägypter. Dafür kümmert sich der Pharao um die Grundversorgung seines Volkes. Jedem Ägypter stehen unter der Herrschaft von Ramses II. Täglich 1 Liter Bier und ein großes Brot zu. Einmal jährlich erhält das einfache Volk darüber hinaus Kleidung, Kosmetika und Körperpflegemittel. Wer als Handwerker auf einer der zahlreichen Baustellen tätig ist, bekommt zusätzlich einen kleinen Lohn für seine Arbeit. Ein weiterer Anreiz, auch unter härtesten Bedingungen und Einsatz des Lebens für den Pharao zu arbeiten. Ramses, der sich von Anfang an als Ziel gesetzt hat, der Nachwelt so viele Monumente zu hinterlassen wie keiner seiner Vorgänger, plant seine gigantische Bautätigkeit bis ins kleinste Detail. Zunächst lässt er bereits begonnene Bauwerke anderer Könige nach seinen Vorstellungen fertigstellen. So entsteht aus der einstigen Sommerresidenz seines Vaters die neue ägyptische Hauptstadt, Pi Ramesse. Mit einer Fläche von über 30 Quadratkilometern wird die Stadt zur gewaltigsten Metropole ihrer Zeit. Parallel werden Abbilder seiner Vorgänger umgearbeitet, sodass sie Ramses als Herrscher darstellen. Zum einen will er damit bereits zu Lebzeiten seine ungeheure Macht demonstrieren, zum anderen ist er aber auch wie besessen von der Vorstellung, dadurch unsterblich zu werden. Unzählige Stelen, Statuen und Abbildungen werden angefertigt, die teilweise bis heute erhalten sind. Auch die Neubauten, die unter Ramses entstehen, erfordern detaillierte Planungen. In der Nähe der eigentlichen Baustelle, wie beispielsweise in Abu Simbel, werden zunächst Arbeiterdörfer errichtet, in denen Handwerker mit ihren Familien angesiedelt werden. Beamte, die am Hof des Pharao beschäftigt sind, teilen anstehende Arbeiten unter diesen Männern auf und führen darüber akribisch Buch. Unter Leitung eines Vorarbeiters ziehen die Männer dann zur Baustelle, die sie sobald nicht wieder verlassen werden. Sie arbeiten 14 bis 16 Stunden täglich, die Nacht verbringen sie in kleinen Ziegelhäusern. Erst nach 8 Arbeitstagen dürfen die Männer für 2 Tage zu ihren Familien zurückkehren. Wie gigantisch die Bauwerke sind, die zu dieser Zeit entstehen, können Ägyptenreisende noch heute bewundern. Allein der große Tempel von Abu Simbel wurde 63 Meter tief in einen Felsen gemeißelt. Die 4 Steinkolosse, die das Portal des Tempels schmücken, sind je 20 Meter hoch, überdimensionale Abbildungen des Pharao Ramses. Im Inneren des Tempels befinden sich ebenfalls 4 Statuen, die 3 klassischen ägyptischen Götter Amun von Theben, Re von Heliopolis und Ptah von Memphis, sowie ein weiteres Abbild von Ramses. So imposant, wie Ramses von zeitgenössischen Künstlern dargestellt wird, war er in Wirklichkeit jedoch nicht. Untersuchungen, die an seiner Mumie durchgeführt wurden, zeigen, dass der Pharao unter starker Arteriosklerose und Rheumatismus litt. Besonders auffällig ist dabei eine Veränderung der Halswirbelsäule, die darauf schließen lässt, dass Ramses einen versteiften Nacken hatte und seinen Kopf kaum bewegen konnte. Nach 66 Regierungsjahren stirbt Ramses II. Am 19. Juli 1213 vor Christus im Alter von 90 Jahren. Noch in derselben Nacht übernehmen die Priester den Leichnam und beginnen mit der 70-tägigen Mumifizierung. Nach diversen Reinigungsritualen wird der Körper des Verstorbenen mit Hilfe verschiedener Kräuter und Blüten konserviert und mit Palmwein abgerieben. Zum Schluss wird er unter den Gesängen und Beschwörungsformeln des hohen Priesters in feinstes Leinen gewickelt. Als Beigabe für die Auferstehung im Totenreich wird der Leichnam mit wertvollem Schmuck und einer Totenmaske ausgestattet. Ramses wird im Ramessum, dem Totentempel, den er selbst erbauen ließ, beigesetzt. Wie alle seine Bauwerke hat auch dieses überdimensionale Ausmaße und ist mit einer Fläche von 820 Quadratmetern eines der größten Gräber im Tal der Könige. Doch seine ewige Ruhe findet der große Pharao hier nicht. Grabräuber öffnen den Tempel und plündern ihn. Nur die Mumie des Pharao finden sie nicht. Sie wurde bereits kurz nach der Beisetzung von ägyptischen Priestern an einen sichereren Ort gebracht. Als der Leichnam 1881 nach Christus von Forschern entdeckt wird, hat Ramses wohl eine wahre Odyssee durch die thebanische Gräberwelt hinter sich. Die Freude der Forscher über den Fund ist allerdings so groß, dass sie einen gravierenden Fehler begehen. Ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wickeln sie die Mumie aus den Jahrtausende alten Leinbinden aus und setzen so den Verwesungsprozess in Gang. Nur den Händen französischer Restauratoren ist es zu verdanken, dass die Mumie von Ramses doch noch gerettet werden konnte. Sein größtes Lebensziel, die Unsterblichkeit, hat der letzte große Pharao der ägyptischen Geschichte erreicht. Denn noch heute, über 3000 Jahre nach seinem Tod, bewundern Ägyptenreisende seine Baukunst und bestaunen die überdimensionalen Abbildungen von Ramses II. David, 1035 bis 961 vor Christus. Unruhe herrscht am israelitischen Hofe. Schwermütig und von Albträumen geplagt ist König Saul seit Tagen kaum noch ansprechbar. Immer wieder schreckt er völlig unvermittelt hoch. Er fühlt sich von einem bösen Geist verfolgt. Seine Bediensteten sind ratlos. Alle Versuche, den König aufzumuntern oder auf andere Gedanken zu bringen, schlagen fehl. Als letzte Hoffnung gilt der Vorschlag eines seiner Berater. »Ich kenne den jüngsten Sohn Isais zu Bethlehem. Er spielt vortrefflich auf der Harfe und ist tapfer und klug.« David, der Junge, von dem die Rede ist, ist ein einfacher Schafhirte. Als jüngster Sohn Isais wird er 1035 vor Christus in Bethlehem geboren. Zusammen mit seinen 6 älteren Brüdern wächst er in ärmlichen Verhältnissen auf. Er ist ein hübscher Junge, der bei allen Leuten in der Umgebung sehr beliebt ist. Wenn David die Schafe auf der Weide hütet, spielt er oft auf der Harfe und singt dazu. So vertreibt er sich die Zeit und erfreut zugleich die Bäuerinnen, die auf den umliegenden Feldern arbeiten. Als nun ein Gesandter zu David auf die Weide kommt, um ihn an den Hof des Königs zu holen, ist der Junge verängstigt. Wie soll er mit seinem Harfenspiel den König aufmuntern? Doch es ist wie ein Wunder. Kaum hat der kleine Hirtenjunge die ersten Töne auf seiner Harfe gezupft, fühlt sich der König wie befreit. Sein Gemütszustand verbessert sich zusehends und er bittet David, für immer an seinem Hofe zu bleiben. Der willigt ein. David, inzwischen Waffenträger des Königs, ist beauftragt, die königlichen Truppen mit Proviant zu versorgen. Seit Tagen stehen sich die israelitischen Streitkräfte und die Philister in Kampfstellung gegenüber. Die Philister, stolze Krieger, hochgerüstet und ihren Gegnern weit überlegen, kennen im Gegensatz zu den Israeliten das Herstellungsverfahren für Eisen und sind deshalb in der Lage, gefährliche Waffen zu schmieden. Dagegen wirken die Waffen der Israeliten armselig. Mit Bronzeschwertern, Dolchen, Schleudern und ein paar Jagdbogen wollen sie gegen die Philister antreten. Doch trotz der Überlegenheit der Philister ist die Situation festgefahren. Beide Parteien halten jeweils einen Bergkamm besetzt und in das dazwischenliegende Tal traut sich keiner. Da tritt aus den Reihen der Philister ein Riese hervor, Goliath von Gat. Die Bibel beschreibt ihn als 6 Ellen und eine Handbreit groß, nach heutigen Maßen ein Hüne von fast 3 Metern Länge. Er trägt Helm und Panzer, Beinschienen und Schild, Lanze und Schwert. Der Riese fordert die Israeliten auf, einen ihrer Männer zu schicken, der gegen ihn kämpfen soll. Wenn dieser gewinne, würden die Philister in den Dienst der Israeliten treten. Siege aber Goliath, so sollten die Israeliten ihre Knechte werden. Keiner der israelitischen Krieger traut sich, zum Zweikampf gegen den Riesen anzutreten. Selbst als König Saul demjenigen, der Goliath schlägt, unendlichen Reichtum und die Hand seiner Tochter verspricht, wenden sich die israelitischen Soldaten betreten ab. Da tritt David aus ihren Reihen und erklärt sich bereit, den Zweikampf zu wagen. Ohne Schwert, nur mit einem Sack voll Steinen und einer Steinschleuder bewaffnet, geht er auf den Riesen zu. Ehe der seiner Verwunderung Herr wird, hat David mit der Schleuder einen Stein genau auf die Stirn Goliaths geschossen, so dass dieser tot zu Boden fällt. Dann schlägt er ihm mit dessen eigenem Schwert den Kopf ab. Als die Philister sehen, dass ihr bester Krieger gefallen ist, versuchen sie zu fliehen, doch die Israeliten nutzen ihre kurzzeitige Überlegenheit, greifen die Philister an und plündern deren Lager. David wird als Held gefeiert. Die begeisterte Menge jubelt den heimkehrenden Soldaten zu. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Darüber ist König Saul sehr erbost. Er versucht, David von seinem Hofe zu verdrängen. Doch David erkennt die Gefahr und macht sich mit einem Teil der Truppe selbstständig. Er erobert die Stadt Kegila am westlichen Rande Judas, kann sie aber nicht dauerhaft halten, denn König Saul stellt sich den Truppen Davids entgegen. In der südlichen Steppe bricht zwischen beiden Seiten ein regelrechter Bandenkrieg aus. David bleibt keine andere Möglichkeit, als sich in den Machtbereich der Philister zurückzuziehen. Seine Truppe tritt in die Dienste der ehemaligen Feinde und übernimmt den Schutz von deren südlicher Landesgrenze. Als Belohnung für seine herausragenden militärischen Leistungen erhält David von den Philistern die Kleinstadt Ziklag. Sie wird der erste eigenständige Machtbereich Davids. Kurz darauf kommt es auf dem Berg Gelboe zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den Israeliten und den Philistern. Der erbitterte Kampf endet für beide Seiten verlustreich. Auch König Saul und die meisten seiner Söhne werden getötet. Für David ist das die Gelegenheit, nach Israel zurückzukehren. Er lässt sich zunächst in Hebron nieder und wird dort im Jahre 1011 vor Christus von den Männern Judas, also den Ältesten der Umgebung, zum König gesalbt. Dem folgen blutige Machtkämpfe mit den nördlichen Stämmen, die David letztlich erfolgreich für sich entscheiden kann. Im Jahre 1004, also im Alter von etwa 30 Jahren, wird David König von ganz Israel. Der junge König und Gründer einer neuen Dynastie erweist sich in seinem Reich allerdings als kein bedeutender Gesetzgeber. Er sieht seine Aufgaben hauptsächlich in der Stärkung und in der Ausweitung seines Machtbereichs. In siegreichen Kämpfen gegen die Moabiter, Ammoniter und Edomiter baut David sein Reich immer weiter aus und führt es zu wirtschaftlichem Ansehen. Bald erobert er auch Jerusalem und erwählt die Stadt zu seinem Regierungssitz. 1002 vor Christus wird die Bundeslade dorthin überführt. Die Bundeslade ist eine heilige Truhe aus Akazienholz, die seit der Wüstenwanderung der Israeliten die Gegenwart Gottes repräsentiert. In ihr werden die 10 Gebote aufbewahrt, die Mose von Gott erhalten hat. Jerusalem ist jetzt das politische und religiöse Zentrum des Reichs. David lässt sich einen prächtigen Palast erbauen. Dort sorgen seine Ehefrauen und Konkubinen, 19 kennt man mit Namen, für den Nachwuchs der Dynastie. Eine Leibwache aus Philistern, die er sich inzwischen unterworfen hat, beschützt ihn. Eine königliche Garde bildet den Kern seines Heeres. Es gibt einen militärischen Befehlshaber, einen Kanzler und 2 Priester für den Staatskult. Mit viel Ehrgeiz und ohne große Skrupel schafft sich König David ein Imperium. Mit der Blüte seiner Macht schwinden die ethischen Grundsätze des Königs immer mehr. Vom Dach seines Palastes aus sieht er eines Abends, wie Bathseba, seine schöne Nachbarin, badet. Er lässt sie holen und verbringt die Nacht mit ihr. Nicht ohne Folgen, Bathseba wird schwanger. Da ihr Ehemann Uria zu dieser Zeit als Soldat im Krieg ist, weiß Bathseba, dass es zu einem schrecklichen Skandal kommen wird, sobald ihre Schwangerschaft bekannt wird. Sie bittet David um Hilfe. Dieser lässt Uria von der Front holen und hofft, dass der Gehörnte zu Hause mit seiner Frau schlafen werde. Dann hätte sich der Sprössling als eheliches Kind ausgeben lassen. Uria ist aber nicht in Stimmung und verweigert sich seiner Frau. Am nächsten Abend versucht David, mit Alkohol nachzuhelfen. Als auch das missglückt, schickt er Uria an die Front zurück. Bei sich trägt er sein eigenes Todesurteil. Einen Brief, den er seinem Feldherrn Joab übergeben soll. Der führt Davids Befehl aus und platziert Uria an einer besonders gefährlichen Stelle. Der Plan geht auf. Uria fällt im Kampf und die schwangere Bathseba zieht in den Königspalast ein und wird Davids Frau. David ist auf seinem moralischen Tiefpunkt angekommen. Er schreckt weder vor Ehebruch noch vor Mord zurück. Zur Strafe schickt sein Gott Jahwe den Propheten Nathan, der David ein Gleichnis vorträgt. Es waren 2 Männer in einer Stadt. Der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Hat er recht gehandelt? David entscheidet wie ein gerechter König. Der Mann, der das getan hat, ist des Todes, sagt er. Darauf entgegnet Nathan: Der Mann bist du. Du hast Uria getötet und seine Frau geheiratet. Zur Strafe wird Unheil über dein Haus kommen.« David ist entsetzt. Er bereut zutiefst, was er Uria angetan hat, kann aber die angedrohte Strafe nicht mehr abwenden. Das Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat, stirbt kurz nach der Geburt. Einige Zeit danach wird Bathseba abermals schwanger. Der Knabe, den sie zur Welt bringt, wird Salomo heißen und später Davids Nachfolger sein. Salomos Geburt löst im Hause Davids einen heftigen Streit um die Thronfolge aus. Die älteren Söhne Absalom und Amnon fühlen sich als rechtmäßige Nachfolger. Jeder will den Platz des Kronprinzen einnehmen. In einer Auseinandersetzung tötet Absalom seinen Bruder. Aus Angst vor dem Zorn des Vaters flieht er, wird Vasall des Königs Talmai von Geschur und nutzt seinen Aufenthalt außer Landes, um sich eine eigene Truppe aufzubauen. Ganz offen reklamiert Absalom nun das Königtum Israel für sich. Er schafft sich die königlichen Insignien an, Wagen und Leibwache. Dann bringt er die Ältesten Israels hinter sich, die verhindern wollen, dass Salomo auch noch in den Nachfolgestreit eingreift und womöglich künftiger König von Israel wird. David gerät nun in Bedrängnis und muss fliehen. Jerusalem fällt an Absalom. Der verzichtet darauf, seinen Vater zu verfolgen und außer Gefecht zu setzen, ein folgenschwerer Fehler. Denn David hat so Zeit, die Truppen um seinen altgedienten Feldherrn Joab für sich zu gewinnen und gegen Absalom zu stellen. Absalom flieht, doch Joab verfolgt und tötet ihn. Der Putsch am israelitischen Hofe bricht zusammen. Die Aufständischen, die sich um Absalom geschart hatten, verlaufen sich. David kehrt nach Jerusalem zurück. Als er Absaloms Schicksal erfährt, bricht er in Trauer zusammen. Den Tod seines Sohnes hatte er nicht gewollt. König David wird alt und allmählich verlassen ihn die Kräfte. Da entbrennt an seinem Hof erneut ein gewaltiger Machtkampf. Ein Teil seines Gefolges will Adonia, der ebenfalls ein Sohn Davids ist, zum neuen König ausrufen, der andere, dass Salomo der neue Herrscher über Israel wird. Seiner Mutter Bathseba und dem Propheten Nathan gelingt es, den alten König für ihre Interessen zu gewinnen, und so ernennt David seinen Sohn Salomo zu seinem offiziellen Nachfolger. 4 Jahrhunderte lang soll die Dynastie Davids von nun an auf dem Thron Israels herrschen. Ob der Aufstieg vom kleinen Hirtenjungen zum mächtigen König sich tatsächlich so ereignet hat, wie ihn die Bibel überliefert, gilt unter Wissenschaftlern als fraglich. Immer häufiger wird die Existenz des biblischen Königs von Archäologen und Historikern bezweifelt. Trotz intensiver Suche sind bisher so gut wie keine Spuren von David gefunden worden. Es gibt nur einen Hinweis darauf, dass ein König von Juda mit Namen David tatsächlich gelebt hat. Am 21. Juli 1993 wird bei Ausgrabungen auf dem im Bereich der Jordanquellen gelegenen Tell el-Kadi das Bruchstück einer aramäischen Inschrift entdeckt. Später stellt sich heraus, dass sie zu einer Siegesstele gehört, die der König Hazael von Damaskus im 9. Jahrhundert vor Christus erbauen ließ. Der Aramäerkönig rühmt sich darauf: »Ich tötete Joram, den Sohn Ahabs, den König von Israel, und ich tötete Ahasjahu, den Sohn Jorams, den König vom Haus David.« Das ist bisher der einzige Beleg außerhalb der Bibel dafür, dass David nicht nur eine Gestalt der Glaubensgeschichte, sondern eine historische Person war. Theologisch ist David jedenfalls von größter Bedeutung. Sowohl im Christentum als auch im Judentum wird er als Gründer des Staates Israel und Stammvater von Jesus Christus betrachtet und gilt somit als bedeutender Urvater des Glaubens. Buddha, 566 bis 486 vor Christus. Die Geschichten und Legenden, die sich um Buddha, den Erleuchteten, ranken, sind mannigfaltig. ähnlich wie in vielen anderen Religionen, soll auch im Buddhismus dadurch dem Begründer eine besondere Aura verliehen werden. Doch welche der vielen Anekdoten sind historisch belegt? Wer war Buddha wirklich und was hatte er mit den selig lächelnden Figuren gemeinsam, die auch uns Westeuropäern sein Abbild so vertraut machen? Geboren wird Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, 566 vor Christus, als Sohn des Königs von Sakya im heutigen Nepal. Der Legende nach soll seiner Mutter, der Königin Maya, vor der Schwangerschaft ein kleiner, lieblicher Elefant mit 6 Stoßzähnen erschienen sein, der ihren Schoß leicht verletzte. Das führte zur Zeugung des Gautama. Doch damit nicht genug. Unmittelbar nach der Geburt, bei der das Kind der Mutter auf einer Lotusblüte in die Arme gefallen sein soll, soll der Neugeborene seinen Eltern vorausgesagt haben: Ich werde über Geburt und Tod und über alle Dämonen siegen, die den Menschen quälen. Soweit die Legende. Als sicher gilt, dass Siddhartha Gautamas Mutter kurz nach seiner Geburt stirbt und er von einer Nebenfrau seines Vaters an Sohnes statt aufgezogen wird. Er verlebt eine unbeschwerte Kindheit, die er in vollen Zügen genießt. Das Beste ist für den jungen Königssohn gerade gut genug, egal ob es sich um die Auswahl der Lehrer, seine Freizeitbeschäftigungen, das Essen oder die Kleidung handelt. Der Luxus am königlichen Hof kennt keine Grenzen. Von 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen wird berichtet, die einzig damit beschäftigt sind, Vater und Sohn zu unterhalten. Das wirkliche Leben, das außerhalb der Palastmauern herrscht, bleibt Siddhartha verborgen. Jung verliebt er sich in eine seiner Cousinen und nimmt sie zur Frau. An seinem behüteten Luxusleben ändert sich auch nach seiner Eheschließung nichts. Er ist bereits 29 Jahre alt, als er zum ersten Mal den Königshof verlässt, um die nähere Umgebung zu erkunden. Was er dabei erlebt, lässt ihn nicht mehr los. Innerhalb kurzer Zeit begegnet er einem Greis, einem Schwerkranken und einem verwesenden Leichnam. Nichts davon hatte er jemals zuvor in seinem Leben gesehen. Wie besessen ist er nach diesen Begegnungen von der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die ihm bisher selbstverständlichen Vergnügungen verlieren ihren Reiz. Immer wieder überlegt er, welchen Weg es geben könnte, um den weltlichen Leiden zu entfliehen. Doch er findet keine Antwort darauf. Kurz entschlossen verlässt er deshalb eines Nachts seine schlafende Frau und den neugeborenen Sohn und macht sich auf die Suche nach der wahren Erlösung. Zu Fuß, ohne Gepäck und ohne Dienerschaft. In den ersten Jahren seiner Wanderschaft sucht Siddhartha die Antwort auf seine Fragen in verschiedenen indischen Lehren. Er führt Gespräche mit den bekanntesten Philosophen seiner Zeit und wendet sich schließlich der weit verbreiteten Schmerzensaskese zu. Durch Buße und strengstes Fasten will er der Wahrheit näher kommen. Yoga und Meditationen sollen ihn leiten. Doch alle seine Versuche sind vergeblich. Kein Leiden, keine Anstrengung und kein Verzicht bringen ihn ans Ziel. Erschöpft und völlig abgemagert erkennt Siddhartha, dass dies nicht der richtige Weg für ihn ist. Er wendet sich von den traditionellen Lehren ab und versucht ein Mittelmaß zwischen vollkommener Askese und wohlbedachten Sinnesfreuden zu finden. Statt tagelang zu hungern, genehmigt er sich täglich eine Schale Reis. Doch er lebt weiter in Keuschheit und sucht sein inneres Gleichgewicht in der Meditation. Eines Nachts sitzt er unter einem Pappelfeigenbaum am Ufer des Neranjara-Flusses und denkt über seine Erfahrungen der letzten Jahre nach. Er weiß nun, dass er die Wahrheit in sich selbst finden muss. Und so beschließt er: Ich werde mich so lange nicht von hier fortbewegen, bis ich wissend bin. Wie in Trance spürt er plötzlich seine Erleuchtung. Er erkennt die Kette von Ursache und Wirkung des Lebens und den Weg zur Seligkeit. In den nun folgenden Nächten wird ihm alles vor Augen geführt, was seine spätere Lehre prägen soll. Er lernt seine bisherigen Leben kennen, erhält göttliche Sicht und erlangt Einblick in das System der 10.000 Welten. Als er aus seiner Trance erwacht, ist er nicht mehr Siddhartha Gautama, sondern Buddha, der Erleuchtete. Er steht auf und hält seine erste Rede, die Lehre von den vier edlen Wahrheiten, nach denen sich der Buddhismus noch heute richtet. Die erste Wahrheit besagt, dass alle weltlichen Daseinsformen ungenügend sind, den Menschen niemals vollständig befriedigen können und damit stets leidvoll sind. Nach der zweiten Wahrheit ist die Ursache dieses Leidens jedoch im eigenen Geist des Menschen zu finden, nämlich in seinem Begehren. Die dritte Wahrheit lehrt, dass es durch Erlöschung des Begehrens zwangsläufig auch zum Erlöschen des Leidens kommen muss. Die vierte Wahrheit beschreibt den praktischen Weg, der zu dieser Leidensüberwindung führt. Am Ende steht die vollständige Leidensaufhebung, das sogenannte Nirvana. Nach seiner Erleuchtung gelingt es Buddha innerhalb kurzer Zeit, viele Meister der Meditation, ungläubige Könige und auch Dutzende der sturen, menschenfeindlichen Asketen zu bekehren und zu seinen Glaubensbrüdern zu machen. Er gründet einen Mönchsorden und ein Kloster. Parallel dazu entwickelt sich eine buddhistische Laiengemeinde, die zwar den Lehren Buddhas folgt, sich aber nicht den strengen Alltagsregeln der Mönche unterwerfen muss. Für die gilt: Der Mönch meidet die Zerstörung von Keim- und Pflanzenleben. Nur zu einer Tageszeit nimmt er Nahrung zu sich. Er meidet Tanz, Gesang, Musik und verwirft jede Art von Schmuck und Schönheitsmitteln. Hohe und üppige Betten benutzt er nicht. Frauen und Mädchen nimmt er nicht an. Er hat keine Diener, hält keine Tiere und übernimmt keine Aufträge und Botendienste. Von Kauf und Verkauf hält er sich fern. Er begnügt sich mit dem Gewande, das seinen Körper schützt. Mit der Almosenspeise fristet er sein Leben. Stechen, schlagen, überfallen, plündern und vergewaltigen liegen ihm fern. Im Gegensatz zum indischen Kastensystem, das die Menschen in unterschiedliche Volksschichten einteilt, behandelt Buddha alle gleich, ob König oder Bauer, Brahmanen oder Ausgestoßene, Geldverleiher, Heilige oder Bettler, jeder, der an seine Lehre glaubt, kann sich ihm vorbehaltlos anschließen. Die Gleichstellung aller Menschen geht sogar so weit, dass Buddha selbst seinen Feinden gegenüber freundlich gesinnt ist. Auch wenn ihm körperliche Schmerzen oder gar der Tod angedroht werden, bleibt er seiner buddhistischen Geisteshaltung treu und reagiert ohne Hass, voll Güte und Milde. Nach 7 Jahren der Wanderschaft kehrt Buddha 530 vor Christus an den väterlichen Königshof zurück, um seine Familie zu bekehren. Sein Vater, seine Frau und sein Sohn glauben an die Erleuchtung ihres Lieben und schließen sich seiner Laiengemeinde an. Nur seinen Cousin kann er nicht überzeugen. Dieser verabscheut Buddha so sehr, dass er ihn töten will. Als sich Buddha von der Familie verabschiedet, um seine Wanderung fortzusetzen, erfährt der Cousin, dass Buddhas Weg durch eine Schlucht führen wird. Zusammen mit einigen seiner Untergebenen bereitet er ein Attentat vor. Sie platzieren einen Felsbrocken auf einem Berg. Dieser soll genau dann in die Tiefe gestürzt werden, wenn Buddha unter ihm ist. Alles verläuft wie geplant. Doch als sich die Staubwolke, die durch den Aufprall des Felsbrockens ausgelöst wird, lichtet, tritt Buddha unverletzt mit einem seligen Lächeln auf den Lippen aus ihr hervor. Seine Anhänger jubeln. Für sie ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Buddha ein würdiger Glaubensführer ist. 45 Jahre lang ist Buddha von nun an auf Wanderschaft. Dabei lebt er stets nach den strengen Regeln, die auch für seine Mönche gelten. Er lehrt alle Menschen, ohne dafür Lohn oder Anerkennung zu erwarten. Angezogen von seinem Ruf und überzeugt von seiner Heiligkeit strömen die Menschen herbei, um ihn freudig zu empfangen und ihm Blumen zu bringen. Die Lehre, die er verbreitet, ist im Vergleich zu den anderen Glaubensrichtungen, die zu dieser Zeit in Indien vorherrschen, sehr tolerant und liberal. Für ihn gibt es keine Götter, die für das Schicksal der Menschen verantwortlich sind. Das Herz jedes Einzelnen steht im Mittelpunkt des Universums. so hat auch jeder die Möglichkeit, durch seine eigene Kraft zur Erlösung zu gelangen. Es liegt Buddha fern, neue Gottheiten oder Rituale einzuführen. Er zeigt den Menschen, dass nicht die Anzahl oder die Größe der Opfer für die Erlösung verantwortlich ist, sondern jeder Betende selbst. Schriften oder Lehrsätze verfasst Buddha nicht. Er bringt den Menschen seine Lehre im Gespräch näher. Eine Zitatsammlung aus seinen Reden ist überliefert, deren Wahrheitsgehalt auch heute noch erstaunlich ist. Wie zum Beispiel: Glaub nicht an irgendetwas, nur weil man dich die Schriften eines Weisen lehrt. Glaub nicht an irgendetwas, nur weil es von der Autorität der Meister und Priester herrührt. Das, was mit deiner Erfahrung übereinstimmt und was sich nach genauer Prüfung mit deiner Vernunft vereinbaren lässt und zu deinem eigenen Wohlergehen und dem eines jeden Lebewesens führt, das nimm als wahr an und lebe danach. Mit 80 Jahren erkrankt Buddha, vermutlich an der Ruhe. Auslöser könnte ein Teller Schweinefleisch gewesen sein. Anderen Quellen zufolge litt Buddha an einer Pilzvergiftung. Doch egal, welche Krankheit ihn gequält haben mag, seine Aufgabe als Wanderprediger vernachlässigt er nicht. Tapfer, mit bewundernswerter Standhaftigkeit und ohne zu klagen, setzt er seine Tätigkeit fort. Als er schließlich spürt, dass seine letzte Stunde naht, hüllt er sich in einen gelben Umhang und legt sich auf ein Bett mit Blättern. Er ruft seinen Lieblingsschüler zu sich und unterweist ihn in den letzten ihm offenbarten Fragen der Wahrheit. So gibt er seine Erfahrung und sein Wissen an die Nachwelt weiter. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen schläft Buddha zufrieden ein. Sein letzter Wille ist es, dass nicht die Mönche, sondern die Laienbrüder seine Beerdigung vornehmen. Die Mönche sollen stattdessen ihre Pilgerwanderung fortsetzen und die Wahrheit zu den Menschen bringen. Die Laienbrüder verbrennen den Leichnam Buddhas nach altem königlichen Brauch und verteilen seine Asche unter seinen Anhängern. Noch heute gibt es in vielen Tempeln Reliquien, die auf den wahren Buddha zurückgehen sollen. So werden in einigen buddhistischen Gebetsstätten Zähne oder Knochenreste verherrlicht, die, wie es heißt, bei der Einäscherung des Leichnams nicht verbrannten. Unabhängig davon, ob die Reliquien wirklich über 2500 Jahre alt sind oder erst im Laufe der Zeit ihre Bestimmung gefunden haben. Der Buddhismus gehört heute zu den großen Weltreligionen. Buddha hat ein Lebenswerk hinterlassen, das die Jahrtausende überdauert hat. Konfuzius, 551 bis 479 vor Christus. Konfuzius, auch Kong Fu Tse genannt, wird 551 vor Christus im chinesischen Fürstentum Lu, im heutigen Shandong, geboren. Er stammt aus dem alten Adelsgeschlecht der Kong. Die Zeit, in die Konfuzius hineingeboren wird, ist sehr unruhig. Der chinesische Feudalstaat zerfällt allmählich und die Großgrundbesitzer machen sich politisch selbstständig. Sie konkurrieren untereinander und dezimieren sich in einer langen Reihe von Schlachten, bis nur noch ein einziger Staat übrig bleibt. Der Staat Qin, der die Grundlage für das spätere Kaiserreich legt und von dem sich der westliche Name China ableitet. Im Alter von 3 Jahren verliert Konfuzius seinen Vater und wird von seiner jungen Mutter in ärmlichen Verhältnissen aufgezogen. Er sagt später über sich selbst: In meiner Jugend war ich von niederer Stellung, weshalb ich mich in vielen Dingen auskenne. Zunächst wird Konfuzius in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet. Ab seinem 15. Lebensjahr hat er die Möglichkeit, in Adelsschulen die sogenannten 6 Künste zu erlernen: Tanz, Musik, Bogenschießen, Wagenlenken, Schreiben und Rechnen. Der Junge ist sehr begabt, strebsam und fleißig und eignet sich die 6 Künste bis zur äußersten Perfektion an.